Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Facebook will wieder persönlicher werden. Der Chef Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass die Beiträge von Freunden und Familie im Newsfeed wieder stärker in den Vordergrund rücken sollen. Meldungen von Firmen und anderen Medien dagegen, die werden in Zukunft wohl deutlicher die zweite Geige spielen. Dafür werden also, wie so häufig zuvor, wieder die Algorithmen verändert, die alle einlaufenden Neuigkeiten sortieren. Welche Strategie verfolgt Facebook diesmal? Das fragen wir den Journalisten Martin Giesler. Er betreibt den Social Media Watchblog und befasst sich seit längerem mit dem digitalen Wandel. Schönen guten Tag, Herr Giesler. Schönen guten Tag. Als wir hier gerade in der Kompressorredaktion über diesen neuen Kurs bei Facebook sprachen, da stellte sich raus, dass viele von uns Facebook vor allem wie so eine personalisierte Zeitung verwenden. Also wirklich als Medium, das einen mit Artikeln, mit Debatten füttert. Klar, bei Journalisten ist das wohl nicht verwunderlich, aber die Jugend zum Beispiel, die tummelt sich offenbar schon länger nicht mehr bei Facebook. Wenigstens, wenn ich meiner 15-jährigen Tochter glauben darf. Also hat Facebook seine ursprüngliche Bedeutung, nämlich ja, ein Freundesnetzwerk zu sein, weitgehend schon verloren? Also Facebook ist weiterhin sozusagen das digitale Abbild unserer selbst und irgendwie auch unseres Freundes- und Bekannten-Netzwerks und Freundeskreises etc. Leute nutzen halt Facebook auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Einerseits wird es dafür genutzt, um sich tatsächlich in Gruppen mit Arbeitskollegen auszutauschen. Andere nutzen in allererster Linie die Messenger-Funktion, um sich mit Familienmitgliedern, mit Freunden auszutauschen. Andere nutzen es auch, um Nachrichten zu empfangen, aber es wird tatsächlich kaum noch genutzt, um sich selber sozusagen auszudrücken, um halt selber etwas zu posten, um halt selber irgendwelche Fotos vom Urlaub zu posten oder um bestimmte Dinge von Freunden zu kommentieren etc. Das ist alles tatsächlich merklich zurückgegangen und genau da möchte Facebook jetzt ansetzen und mit einem Trick sozusagen, Leute wieder dazu bringen, selber wieder mehr von sich mitzuteilen, selber wieder mehr von sich preiszugeben, wieder mehr mit Inhalten zu interagieren. Facebook ist sozusagen mit Blick auf das, was in dem Newsfeed passiert, wahnsinnig passiv geworden in den letzten Jahren. Und warum? Was steckt dahinter? Also man würde doch eigentlich denken, für Geldgeber, für Leute, die bei Facebook also Werbung posten wollen, die in irgendeiner Weise unternehmerische Argumente im Nacken haben, das wäre doch eigentlich für Facebook lukrativer, wahrscheinlich deren Rolle zu stärken, nein? Das könnte man meinen. Am Ende ist Facebook aber ganz stark an den regulären 2 Milliarden Nutzern interessiert, dass die mit Freude die App weiter nutzen und maximal viel Zeit mit der App verwenden und Dinge von sich mitteilen, weil nur dann kann Facebook auch Daten aufnehmen, wenn eben Nutzer tatsächlich mit Inhalten interagieren. Nur dann können sie ihre Nutzer besser verstehen, dann können sie ihre Bedürfnisse und Wünsche sozusagen herauslesen und genau das ist letztlich für Facebook richtig Geld wert und dagegen mögen all jene gesponserten Beiträge oder wenn Medienunternehmen versuchen, größere Reichweiten zu erzielen und etwas Geld auch in die Hand nehmen, um eben diese Reichweiten zu erzielen. Dagegen sind das fast Peanuts wahrscheinlich. Will Facebook denn damit auch ausdrücklich unpolitischer werden? Will es zum Beispiel auch vielleicht von Vorwürfen ablenken? Wahlen würden über das Netzwerk manipuliert, Propaganda verbreitet. Steckt das möglicherweise auch mit drin? Na, davon ablenken wollen sie sicherlich nicht, weil dafür war der Gegenwind, den sie jetzt in den letzten Monaten bekommen hatten, doch zu groß. Sie könnten einfach de facto nicht davon ablenken. Sie haben aber, glaube ich, erkannt, dass sie tatsächlich eben in all diesen angesprochenen Bereichen eine riesengroße Verantwortung haben und versuchen jetzt, dieser Verantwortung ein Stück weit gerecht zu werden. Und der Newsfeed als das zentrale Produkt von Facebook, über den sozusagen diese Aufmerksamkeit der Nutzer gesteuert wird, funktioniert einfach nicht mehr. Der ist kaputt. Und da mussten sie jetzt halt ein Stück weit sozusagen nachjustieren. Und man darf gespannt sein, welche Effekte das haben wird. Ob es wohl dazu führt, dass Nutzer jetzt wieder ganz regulär sozusagen auf Nachrichtenwebsites gehen und dadurch, so wie vor einer Facebook-Zeit, sich wieder über öffentliche Geschehnisse informieren. Oder aber ob es dazu führt, dass Nutzer noch viel, viel stärker sozusagen in geschlossenen Räumen agieren, indem sie zum Beispiel auf Facebook sich vermehrt in Gruppen austauschen, die man von außen sozusagen so gut wie gar nicht mehr wirklich beäugen kann. Erkennen Sie denn trotzdem so eine Art Entwicklung weg vom politischen, vielleicht hin mehr in so einen ja, heimeligen, plüschigen Biedermeier? Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja gar nicht gesagt, worüber sich die Leute austauschen. Und ist Politik oder politische Auseinandersetzungen sind ja häufig mit die emotionalsten Auseinandersetzungen, die man auch auf Facebook erlebt. Und es soll künftig auf Facebook ja vor allem im Newsfeed das stattfinden, was sozusagen für die einzelnen Nutzer bedeutungsvoll ist. Bedeutungsvoll ist erstmal ein Stück weit eine Worthülse, aber es schwingt natürlich all das mit, was in den letzten Jahren auch im facebookischen Sinne bedeutungsvoll war, nämlich all die Posts, die ein hohes Engagement aufweisen, also wo viele Kommentare stattfinden, wo Nutzer das Gefühl haben, das muss ich mit meinen Freunden und Bekannten teilen. Und das können ja sehr wohl auch politische Inhalte sein. Es heißt bloß nicht, dass eben Inhalte von Nachrichtenorganisationen oder von Marken etc. jetzt noch eine so weitreichend große Rolle spielen, wie das in den letzten Monaten und Jahren der Fall gewesen ist. Facebook will privaten Nachrichten in Zukunft deutlich den Vorzug geben. Martin Giesler ist Macher des Social Media Watchblogs. Er hat die Entwicklung für uns eingeschätzt. Ganz herzlichen Dank dafür und schönen Tag Ihnen. Sehr gern.